So, herzlich willkommen zum Fehlfarben-Podcast Ausgabe 18. Mein Name ist Florian. Auf Twitter bin ich vertreten unter @munifornication. Links von mir sitzt die... Die Anke auf Twitter unter Anke Gröner. Und links von mir... Sitzt der Felix, der ist momentan gerade nicht auf Twitter. Ach, stimmt. Echt? Ja. Richtig. Oh. Wir vertreten dich da würdig. Genau, okay. Für die heutige Ausgabe des Podcasts haben wir uns wieder zwei Ausstellungen angeschaut. Zum einen Weltempfänger. Das ist eine Ausstellung im Lehnbachhaus, im Wesentlichen die Künstlerin Georgiana Houghton, sag ich das richtig? Ich würde jetzt Houghton sagen, aber ich Houghton. Weiß es auch nicht. Houghton? Super, wir sprechen sie alle anders aus. Houghton, okay. Gut, Houghton erscheint mir am... genau. Georgiana Houghton, Wilma af Klimt und Emma Kurz. Im Lehnbachhaus zu sehen vom 6. November 2018 bis 10. März 2019. Und die Ausstellung Magnum Manifesto im Kunstfoyer der Versicherungskammer, dort zu sehen vom 17.10.2018 bis 27.01.2019. Fällt gerade ein, eigentlich hätte es gereicht, wenn ich das Zieldatum sage, weil die Vergangenheit wird schwierig. Aber ist schön. Ach Gott, ach Gott. Genau, also wie der Titel darauf schließen lässt, ist eine umfassende Retrospektive der von Bildern der Fotoagentur Magnum. Genau. Wir haben auch heute ein Weinthema. Yay. Das Weinthema ist Lemberger. Yay. Wie ich jetzt dann nachgelesen habe oder erfahren habe, ist eigentlich ein verkappter Blaufränkisch. Yes. Genau, und steigen wir noch gleich mal ein. So, Wein Nummer 1. Okay, schwenk, schwenk, schwenk. Der hat jetzt tatsächlich so eine Lemberger-typische Farbe, so schön etwas heller, genau. Ja, aber schön rubinig. Ja, genau. Weil die anderen sehen eher so rostig und kirschig aus. Ja, ja. Oh, riecht ein bisschen sprittig, finde ich. Ja, schon bissig etwas in der Nase. Ja. Etwas. Oh, ich rieche nur Sprit. Hat irgendwas leicht Detriges vielleicht sogar in die Richtung. Er schmeckt total vanillig. Echt? Ich finde ihn super süß. Ich hätte jetzt und eher viel zu wenig Frucht und total dünn. Also ich hätte gesagt... I'm disappointed. Kirsche leicht, hätte ich gesagt. Ich schmecke nur Vanille. Echt? Vanille Zucker. Oh, echt die Nase. Ich also hat er so ein, nur Alkohol. So eine Mischung. Also ich bin mir nicht so richtig sicher, ob das Sprit oder Fehlton ist. Also ich finde, er riecht einfach wahnsinnig viel nach Alkohol. Ich rieche überhaupt keine Frucht, weil ich nur Alkohol in der Nase habe und sofort die Nase aus dem Glas ziehen möchte. Und er schmeckt total süß. Und jetzt wird er super scharf halt im Abgang. Aber er hat im Abgang hat er so einen Sweet Spot. Da ist schon irgendwie ein bisschen Frucht da. Aber ich finde, es wird alles überlagert durch dieses Vanillescheiß. Vielleicht kommt er ja also noch ein bisschen trocken, genau, vielleicht. Bisschen säurehaltig, vielleicht. Wenn er, vielleicht rundet er sich noch ein bisschen ab. Das hoffe ich für ihn. Ja. Ansonsten wäre ich sehr stinkig auf ihn. Ja, gut. Nee, ich freue mich den ganzen Tag auf Lauf-Renkisch und jetzt der erste Mal so. Ja, gut. Ist okay. So schlecht der war, kommt ne? Noch. Nein, so schlecht war, ne? Ja, ich weiß nicht. Der wird noch ganz groß. Na gut. Gut, würde ich vorschlagen, fangen wir mit der ersten Ausstellung an, die da heißt Weltempfänger im Lehnbachhaus. Georgiana Houghton, Wilma af Klimt und Emma Kunz. Nebenbei sind auch Filme von John und James Whitney und Harry Smith zu sehen. Ja gut, die Ausstellung, ja, also wie soll ich sagen? Ich glaube, die Künstlerinnen haben eine jeweils, meine ich, relativ abstrakte, vornehmend abstrakte Bildsprache und haben sich irgendwie so dem, wie nenne ich das jetzt, der Sichtbarmachung des aus ihrer Sicht Übersinnlichen oder des Geistigen verschrieben. Ja. Also, der Ausstellungstext ist lang und verschwurbelt. Das erspare ich euch jetzt an der Stelle. Aber, also, Ja. Wobei ich ganz dankbar für ihn war. Weil ich dachte, also ich bin schon in die Ausstellung reingegangen und wusste nicht ganz genau, was mich erwartet. Ich hatte auch dieses Weltempfänger, was soll mir das sagen, was soll das? Und ich habe es eigentlich erst dann auch durch die Wandtexte kapiert, dass es eben um die Sichtbarmachung des Unsichtbaren geht. Also dass alle drei Künstlerinnen sich halt von, also vor allen Dingen Georgiana Houghton oder wie man sie heißt, sich halt von Geistern die Hand hat führen lassen beim Malen. Hilma af Klint, glaube ich, eher aus ihrem christlichen Glauben geschöpft hat. Und bei Emma Kunz war ich ehrlich gesagt vom Bandtext so genervt, dass ich gar nicht wirklich weitergeguckt habe. Also da steht drin, dass sie eine Heilerin ist, dass sie halt für Prophetie und Telepathie begabt war. Und das stand nicht mal in Anführungszeichen. Also da war ich echt stinkig, weil ich dachte, wollt ihr mich verarschen? Also wollt ihr mich ja wirklich sagen, die Dame war Telepathin? Das ist doch Quatsch. Also ich hoffe, da ist der Konsens hier am Tisch, dass Telepathie Müll ist. Hört sich so an. Deswegen aber natürlich erklärt sich so das Motiv oder das Motto Weltempfänger, also dass du eben Dinge empfängst und sie dann zu Papier bringst. Und das klingt jetzt alles so fürchterlich, also deswegen, ich war auch durchaus kritisch, als ich in die Ausstellung gegangen bin und ich muss sagen, ich fand sie dann doch ziemlich toll. Also ich hatte mit Weltempfänger, dachte ich natürlich zunächst an den irgendwie, also an das technische Gerät, ja, also das Radio, der Radioempfänger, der. Wo man Programme aus aller Welt sozusagen empfangen kann. Dann habe ich auch mal angefangen, mir so durchzulesen, worum es geht und irgendwie mit übersinnlich und so. Und dann dachte ich mir, boah, das kann ja großartig werden. Und dann bin ich in die Ausstellung gegangen und habe mal, na gut, wenn ich jetzt sage, ich hätte bewusst die Texte nicht gelesen, dann stimmt das nicht ganz. Ich habe angefangen, die Ausstellungstexte zu lesen, habe mich dann geärgert, habe dann beschlossen, weil ich es einfach irgendwie super schräg fand, habe dann beschlossen, ich lasse es mal mit dem Text. Gucken mal nur die Werke an. Ja, bei den Werken, da bin ich dann, glaube ich, dann schon wieder irgendwie näher bei dir. Und dann habe ich mir dann, da bin ich nochmal rein in die Ausstellung, war ich dann gesettelt genug, um dann auch quasi tatsächlich mir die Texte durchzulesen. Und dann habe ich es tatsächlich auch ein bisschen besser verstanden. Aber es ist halt, also was ich halt spannend finde, also Hilma af Klint, glaube ich, ist der bekannteste Name, würde ich sagen, von den drei Damen. Also mir war jedenfalls nur Hilma af Klint ein Begriff. Ist das echt so? Ja. Also die gilt ja so ein bisschen als so die erste Frau, die abstrakt gemalt hat, eben 20 Jahre vor Kandinsky. Ist an der Stockholmer Akademie ausgebildet worden. Also vielleicht sollte man sagen, sie hat 1862 bis 1944 gelebt, hat verfügt, dass ihre Werke erst 20 Jahre nach ihrem Tod überhaupt veröffentlicht werden dürfen. Und ich glaube, so seit den 80ern, 90ern ist sie kunsthistorisch irgendwie ein Begriff. Darf ich da kurz einhaken? Ja, also das fand ich total spannend, dass eigentlich so alle der drei Damen, also von den dreien sind zwei, haben praktisch sind professionell ausgebildet, also die Hilma af Klint und die Georgiana Houghton sind beide sozusagen studiert an der Kunstakademie, beziehungsweise die Georgiana Houghton, glaube ich, auch ähnlich. Ist, glaube ich, privat ausgebildet. Ja. Ich weiß nicht, ob die damals schon zur Akademie durfte, aber sie hatte auf jeden Fall eine künstlerische Ausbildung. Und das hat mich stark fasziniert, dass sozusagen das, also die Verfügung, meine Werke sollen erst in 20 Jahren gesehen werden. Das hat ja so ein, wie soll ich sagen, schon eine gewisse irgendwie Arroganz oder ein gewisses gesundes Selbstbewusstsein. So nach dem Motto, die Leute, meine Zeitgenossen, werden das nicht verstehen. So habe ich das interpretiert zumindest. Aber so ist es ja eigentlich auch. Ja, das weiß ich. Also ja, vielleicht, aber nee. Ich meine, bei Hilma af Klint bin ich mir nicht sicher, weil ich glaube, die zwei Zyklen, die sie da ausgestellt haben, ich glaube, sie haben auch noch die Aquarellmalerei von ihr ausgestellt, da bin ich ehrlich gesagt nur vorbeigehuscht. Aber ich glaube, die zwei großen Werkzyklen, die sie gemacht hat, sind ja, glaube ich, vor 1910 entstanden, wenn ich das richtig gemerkt habe. Und wie gesagt, das ist die Ecke, wo auch Kandinsky erst angefangen hat. Ja. Und insofern kann ich schon verstehen, dass sie sagt, das kapiert noch keiner, ich will nicht so zerrissen werden in der Luft, wobei... Wobei, worauf ich jetzt hinaus will, also das war jetzt, glaube ich, die Hilma af Klint, dann... Also mit den 20 Jahren, dann kommt die Georgiana Houghton, die sich auch sehr selbstbewusst zitieren lässt mit ihre Werke seien, jetzt zitiere ich mal in Englisch, Works of Art without Parallel in the World. Oh, das stimmt ja auch. Vielleicht sollte man das kurz erwähnen, dass eben Georgiana Houghton von 1814 bis 1884 gelebt hat, also im viktorianischen England. Da gab es den Impressionismus noch nicht mal. Ich will jetzt gar keine Wertung einfließen lassen. Ich will mein Punkt, ich bin ein bisschen langatmig heute, sorry. Aber nein, das ist unser Podcast, wir können machen, was wir wollen. Nein, mein Punkt ist, und jetzt kommt die dritte Dame, die sagt, die Emma Kunz, mhm. die sagt, mein Bildwerk, so eine Schweizerin, und mein Bildwerk ist für das 21. Jahrhundert bestimmt. Auch eine sehr selbstbewusste Aussage. Das hat mich sozusagen total fasziniert, weil erstens mal so markige Aussagen kennt man eher nur von Männern, irgendwie ja. von männlichen Künstlern. Ja. Und da würde man sagen, ja klar. Ja. aber das finde ich schon mal stark, dass die irgendwie hier genug Selbstbewusstsein hatten, da so mal was rauszulegen. Und zum anderen fand ich die Zusammenstellung interessant, weil die schon sehr gut zueinander passen. Ja. Die alle drei waren irgendwie so leicht spiritistisch unterwegs mhm. und theosophisch, anthroposophisch. Da mag man davon halten, was man will. Ich glaube, deswegen ist Felix auch so still. Ja, wir müssen ihm Gelegenheit geben, gleich reinzukommen. Genau, okay, genau. Also ich fand die Zusammenstellung total interessant. Also ich muss gestehen, ich kannte keine der drei Damen. Aber ich finde auch die, jetzt nur mal rein formal betrachtet, die sozusagen, also wenn man reinkommt, ist ja die Hilma af Klint zunächst zu sehen. Aber wenn man so mal die Ausstellungstexte irgendwie und auch den Katalog sich anschaut, wird die Georgiana Houghton irgendwie als erste genannt. Wobei ich die auch wirklich, also alleine für die Frau würde ich euch empfehlen, in die Ausstellung reinzugehen. Ganz egal, was Felix euch jetzt noch sagt. Genau, also müssen wir mal gucken, wie kriegen wir das Felix rein? Genau, ja, ich fange erstmal an. Also vielleicht sollten wir mal erwähnen, was wir überhaupt sehen. Also Hilma af Klint fand ich jetzt, also es sind alles drei abstrakte Künstlerinnen. Bei Hilma af Klint hatte ich das Gefühl, dass sie so ein bisschen eine Ordnung sucht. Also ich fand, ihre Bilder hatten alle eine gewisse Symmetrie. Da waren durchaus noch naturalistische Sachen drin, also man konnte ein Paar erkennen, man konnte irgendwie den heiligen Georg mit dem Drachen erkennen, es war immer noch irgendwas, woran du dich festhalten konntest, und dann kamen halt die abstrakten Formen, die aber auch noch bekannt waren, also sehr viel Quadrate und Rechtecke, Kreise mit Kreuzen, Dreiecke, die dann irgendwie ausfransen, irgendwann war ein Bild, das so aussah wie das Haus von Nikolaus, nur nicht ganz symmetrisch. Also das waren irgendwie Dinge, wo ich dachte, das kenne ich alles irgendwo her. Sie hatte irgendwie so ein Schleifenherz, das sah aus wie das Airbnb-Logo, was ich ganz lustig fand. Also da hatte ich das Gefühl, das sind noch Dinge, an denen ich mich festhalten kann. Deswegen mochte ich sie auch ganz gerne, weil wie gesagt, Kandinsky, muss ich gestehen, überfordert mich immer, weil ich bei ihm immer das Gefühl habe, ich falle so in sein Bild rein. Ich habe nichts, woran ich mich festhalten kann, das überwältigt mich einfach. Und bei Hilma af Klint habe ich das Gefühl, ich kann ihr dabei zugucken, wie sie selber eine Weltordnung sucht. Also es war, was mich da am Anfang so fasziniert hat, war, dass das, also gerade wenn man reinkommt, links die großen Werke, Und rechts dann auch, das ist relativ, hat eine klare Symbolik, aber eigentlich wenig geschliffen. Also sozusagen irgendwelche Flächen, wo man erwarten würde, das macht man irgendwie schön, auch zu den Rändern hin irgendwie, das ist noch relativ roh, einfach so hin gemalt. Und ich glaube, wenn man erschließt sich dann, wenn man den Ausstellungstext liest, weil irgendwie war das nicht auch so, dass sie irgendwie quasi das so irgendwie in Trance sozusagen als Medium oder was auch immer. Also ich glaube, als Medium hat sie, glaube ich, nicht gesehen. Das war eben die Frau Houghton. Aber ja. ich kann mich auch nicht mehr genau daran erinnern. Also ich habe mir halt Rosenkreuzer notiert, eben christlich, theosophisch. Also dass da so ihre Ursprünge sind. Und ich glaube auch, dass sie eben gesagt hat, sie hat halt diese Eingebung, dann malt sie das halt und dann wacht sie quasi wie aus einer Trance auf und sieht, was sie überhaupt gemalt genau, hat. Ich lese gerade hier, ich habe mir das Zitat aufgeschrieben, die Bilder wurden direkt durch mich hindurch gemalt. Ja, genau. Und irgendwie den Ausstellungstext dann weiterliest, hat sie das dann wohl auch nicht weiter nachbearbeitet. Mhm. Dann. Und so hat sich das mir dann auch erschlossen. Aber irgendwie, ich fand es ein bisschen schade, weil die hat eigentlich so vom Formalen, hat die eigentlich gute Ansätze, auch irgendwie, also auch von der Symbolik her interessante Sachen. Aber dann irgendwie fand ich das irgendwie gerade für jemanden, der an der Kunstakademie war, relativ ungeschliffen, wobei das natürlich auch was für sich hat vielleicht. Also aber wie gesagt, wenn du dir vergegenwärtigst, dass die 1906 entstanden sind, dann ist das schon gewaltig, was da plötzlich an Abstraktionsvermögen herrscht. Wie gesagt, die Leute waren noch damit beschäftigt, den Impressionismus zu verdauen und Cézanne-Scheiße zu finden. Ja. Oder Matisse, und sie kommt da mit irgendwelchen Quadraten an. Also mir hat dann, wenn man so einmal ums Eck läuft, die Bilderreihe, ich glaube, die heißt Siebengestirn, hat mir irgendwie besser gefallen. Das waren so klare, sehr klare Linien auf so ein bisschen dunkler, also ein bisschen bräunlicherem Papier. Die sahen für mich nach, also ich hatte mir notiert, technische Zeichnung. Da hatte ich eben diese Assoziation, Versuch einer Anordnung. Also dieses, ich versuche die Welt zu ergründen, indem ich sie in technische Zeichnungen übersetze, ist jetzt nur eine Assoziation gewesen. Okay. Und das Spätwerk ist dann so, geht dann so in Richtung Goethes Farbenlehre, ja, und Aquarelle. Genau, da bin ich ehrlich gesagt dran vorbeigehuscht. Das fand ich jetzt auch eher so, ja, gut. Kann man machen, aber. Aber wie gesagt, das, was mich halt völlig umgehauen hat, war die Georgiana Houghton. Wie gesagt, 1814 bis 1884. Das, was sie gemacht hat, hat sie selbst genannt als Spirit Drawings. Also bei ihr ist es dann noch verschwurbelter als bei Hilma af Klint, die sich eben aus der christlichen Mythologie bedient, sondern sie sagt halt, Geister haben mit ihr kommuniziert und durch sie gemalt. Und was an ihren Bildern halt so toll ist, und das fand ich, war in der Ausstellung halt auch toll, die hängen halt nicht an der Wand, jedenfalls der Großteil von ihren Bildern hängt nicht an der Wand, sondern steht auf so einem Podest, das heißt, du kannst auch die Rückseite sehen, weil das Besondere an ihren Werken ist, dass sie auf der Rückseite nochmal notiert hat, wer denn jetzt der Geist war, der durch sie dieses Bild gemalt hat. Und da muss ich widersprechen, ja, genau, weil sie ja auch durch die Texte ergründend auch sehr katholisch war, in ihren Werken ganz klar, also Hilma af Klint war jetzt für mich weniger christlich geprägt als Georgiana Houghton. Aber ich glaube, weil wenn man auch, weil wenn man auf die, wenn man auf die Texte guckt, gerade bei Georgiana Houghton, die jedes, glaube zwei Drittel der Werke war, ja, The Love of the Lord, The Holy, ja, Trinity, und vor allem hat sie sich auch bei einem Bild, also das Einzige, was mir wirklich herausgestanden ist bei ihr, war dieses, ja, Lukas-Bild, wo sie, man sieht einmal ein Gesicht, ach ja, was auf den ersten Blick aussieht wie eine bärtige Frau, hinten drauf ist, das doch Jesus soll das, genau, sein. Genau, ja. Portrait of Lord, the Savior Lord Jesus. Ja. Und hinten schreibt sie drauf, dass der Evangelist Lukas ihr die Hand geführt hat, das war der Geist. Und da hat bei mir natürlich sofort geklingelt. Das ist ja ein beliebtes Motiv in der Kunstgeschichte. Es gibt ja die sogenannte Marienporträt, das Lukas der Evangelist selber gemalt haben soll, was in Konstantinopel genannt ist. Und da dachte ich mir, gerade eben jemand, der von der Kunstakademie ausgebildet ist und so weiter, das ist kein Zufall. Und das untergräbt für mich auch diese, ehrlich gesagt, die Geister haben mir die Hand geführt. Das ist von ihr konstruiert. Ich meine, diese tiefe Symbolik, also normalerweise, also auch diese Umkehr, Geschlechterumkehrung, weil der Evangelist Lukas malt eigentlich die Jungfrau Maria mit dem Kind. Mhm. Das, und jetzt malt halt hier die Frau, malt jetzt eben den Erlöser. Also, und da dachte ich mir schon, okay, es ist. Ich verstehe, dass du mit deinen Geistern immer jetzt und so daherkommen willst und so weiter, aber das ist derart durch die Kunstgeschichte und durch die Tradition informiert, das nehme ich dir nicht ab. Gut, ich meine, und auch, wie soll ich sagen, das sind ja auch, also gerade die Werke, die da, die 10 Bilder, die da in der Mitte stehen und wo man die Rückseite lesen kann, ist ja alles so fein ziseliert, ja, dann auch und in, was weiß ich, unzähligen mehrfachen Schichten gemalt und auch zum Teil wirklich ganz fein ziseliert mit, weiß ich nicht, Deckweiß oder irgendwas, dann, ja, Punkte aufgedingselt. Das waren schon genaue Geister. Also ja, eben. Also ich glaube, da sind wir uns auch am Tisch einig. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Ich glaube nicht, dass es Geister gibt, die irgendwie in die Hand führen. Können wir da mal eine Abstimmung drüber machen? Also ich wollte einfach deine Tendenz. Ich gehe noch einfach mal einen Schritt zurück. Ich spreche jetzt mal einfach allgemein, muss ich der Ausstellung in dem Sinne Lob aussprechen, weil ich sie kuratorisch absolut in sich schlüssig finde. Ja. Die Zusammenstellung, auch, also zuerst war ich so ein bisschen verärgert, eigentlich, dass so eine Ausstellung, die eigentlich Frauen gewidmet sein sollte oder eben Pionierinnen, dass da eben die Männer doch wieder eindringen mit den Filmen. Fand ich so ein bisschen, hätte es sein müssen. Nee, ganz ehrlich. Oh, und dann im Nachhinein fand ich, aber dann, als ich mir die Filme so ein bisschen betrachtet habe, fand ich das alles schlüssig. Also auch in dem Ansatz, dem Experiment. Also diese spezifische Art der Abstraktion, die dargestellt wird, war in allen Werken und von allen ausgewählten Künstlern schlüssig. Mhm. Mein Problem mit der ganzen Ausstellung persönlich ist, dass ich mich, also schon beim ersten Wandtext, der den Kontext gesetzt hat, da hat sich in mir ein innerer Widerstand aufgebaut gegen eben diese spiritistische, esoterische, mediumistische Malerei. Und den habe ich auch nur punktuell dann lösen können bei einzelnen Werken. Und für mich persönlich war das Problem eigentlich, weil ich finde, der Kontext der Entstehung dieser Bilder untergräbt eigentlich den künstlerischen und kunsthistorischen Wert der Bilder selber. Das finde ich ein total spannender Punkt. Das glaube ich nämlich genau nicht. Und das, also zumindest für mich, und ich konnte mich zumindest beim ersten heutigen Ausstellungsbesuch nicht davon lösen, und das hat mich eigentlich immer mehr, also es hat mir eigentlich immer, wenn ich mich so mal ein bisschen beruhigt hatte, so, ich hatte mir eben erst Hilma af Klint angeschaut und dann habe ich mir so langsam reingedacht und habe gesehen, so wie sie die verschiedenen Dinge konstruiert, wie sie die Formen variiert, wie man denkt, mit, wie sie systematisch vorgeht, wo ich mir wirklich gedacht habe, warum lässt du das nicht für sich selber stehen? Das ist doch ein ganz spannender Ansatz, um Dinge sichtbar zu machen. Da brauche ich doch keinen Geister oder sonst was Kontext dafür. Ja, aber das ist auch genau das Problem. Also um jetzt mal zu Georgiana zu kommen, die eben verdammt nochmal im viktorianischen England komplett abstrakte Bilder malt. Also vielleicht sollten wir, die sind schwer zu beschreiben natürlich, aber es sind eher rundliche Formen, es sind Kreisformen, sieht so ein bisschen nach Spirograph aus, bunte Linien, die sich überlagern, dann kommt eben noch so ein weißes Netz drüber. Also es ist völlig irrwitzig, dass sowas England 1860 gemalt wurde oder 70. Das ist völlig irrwitzig. Also, ich glaube, Felix, ich verstehe deinen Punkt und ich bin echt geneigt, da voll zuzustimmen, aber ein Punkt. Wenn das halt sozusagen deren Legendenbildung ist und ich tue das jetzt mal so ab, in Anführungszeichen, dann, also sagen wir es mal so, ich glaube, ich stimme da euch zu, das Geisterding ist irgendwie lame, ja, was auch immer, aber wenn das für deren Legendenbildung oder für deren Genese der Bilder irgendwie für die wichtig ist, dann finde ich, kann ich das akzeptieren oder vielleicht, wahrscheinlich muss man sogar akzeptieren, weil, denk zum Beispiel wie heißt er? Der Mann mit Filz? Beuys. Genau. Oh Gott, oh Gott. Wow. Nein, denk an Josef Beuys hier mit seinem, dass er abgeschossen wurde und dann in Filz und was weiß ich was gepackt wurde und von irgendwelchen. Nein, aber das ist, glaube ich, mehr Legendenbildung als jetzt wahres Geschehen irgendwie. Ich glaube einfach, das ist der Punkt, auf den ich mit dem viktorianischen England kommen wollte. Ich glaube, es blieb ihr einfach nichts anderes übrig. Sie wusste einfach, dass kein Mensch diese Kunst ernst nehmen würde. Wie gesagt, wir sind noch vor dem Impressionismus. Da hat Monet noch keine Kirche gemalt. Und sie malt da plötzlich völlig wirre Formen, mit denen damals noch niemand was anfangen konnte. Und ich glaube wirklich, ich weiß nicht, ob sie es bewusst gemacht hat oder ob es einfach so, ey, das ist das Erste, was mir einfällt. Ich meine, sie hatte ja auch dann diesen Geisterfotografen in Anführungsstrichen, der sich ja, wo wir auch nicht drüber diskutieren müssen, dass das ein Quatsch ist und Hoax ist und dass das heute auch, dass das auch relativ früh entdeckt wurde, dass er eben einfach mit Doppelbelichtung gearbeitet hat. Ich glaube nicht, dass es eine bewusste Legende ist, sondern dass es für sie einfach eine Möglichkeit war, A, als Frau und B, als Frau, die abstrakt malt, überhaupt irgendwie wahrgenommen zu werden, anstatt im Irrenhaus zu landen. Und deswegen kommt dieser Quatsch mit den Geistern. Dass das Bullshit ist, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Also eins muss man sagen, im 19. Jahrhundert war das mit diesen spiritistischen Seancen und so weiter ja durchaus weit verbreitet. Findet man ja in Zeitromanen und so weiter. Also ich verstehe dann nicht, wenn man das jetzt alles so tut als bewusste oder irgendwie vernunftbasierte Legendenbildung, dann verstehe ich nicht, warum sie dann wirklich so spezifisch mit eben mit den Versos von ihren Bildern gearbeitet hat und diese Geschichten draufgeschrieben hat und mit spezifisch datiert hat. Das waren die und die Sitzungen dann und dann, als sie das gemalt hat. Also ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, mein Problem ist tatsächlich, ich konnte mich von dem Kontext nicht lösen. Mein Problem ist, ich habe auch erkannt, dass auch gerade bei Georgiana Houghton, also die wundervolle, also handwerkliche Arbeit und die wundervoll konstruierten Bilder eigentlich, ja, das, wie gesagt, das Drumherum hat es für mich, wie gesagt, untergraben. Und ich weiß nicht, ob man mit zweimal drüber schlafen und nochmal reingehen oder wie der Flo jetzt gemacht hat, ob ich da dann mit Abstand rangehen kann und es nochmal für sich selber besser betrachten kann. Ich kann es schwer sagen. Also Also ich habe mir irgendwann eine gewisse Hilfskonstruktion gebastelt. Also A, konnte ich es mir eben logisch irgendwie verargumentieren, das war als Frau, als Malerin einfach ihre Chance. Und dann glaube ich, dann habe ich halt einfach dieses spirituelle Mal übersetzt in, was würden wir denn heute machen? Also heute werden ja Künstlern und Autorinnen etc. auch mal noch die dümmsten, alle dummen Fragen gestellt. Wie kommen sie eigentlich auf ihre Idee? Und ich meine, wenn Jim Morrison unter Drogeneinfluss irgendwelche Hits schreibt, dann nehmen wir das hin als, ja natürlich, Inspiration oder irgendwelche LSD-Trips oder weiß der Geil was. Das ist für mich nichts anderes. Das ist für mich ein Mittel zum Zweck, ein Mittel zur Kunst zu kommen. Ob man sich jetzt Drogen reinschmeißt oder sich die Bibel unter das Kopfkissen legt, ist für mich ein und dasselbe. Und so habe ich für mich diese Ausstellung einfach angucken können und einfach die Bilder wahrnehmen können. Und wie gesagt, ich komme immer noch nicht drüber weg, wie früh diese Bilder sind. Das ist so unglaublich, was da hängt. Und es ist mir völlig egal, ob sie jetzt hinten auf ihre Bilder schreibt, das hat mir Correggio in die Hand diktiert. Fuck it, das hast du geschaffen. Und eben 50 Jahre bevor Kandinsky sowas gemacht hat. Und das kann ich einfach würdigen. Aber es ist mir auch schwer gefallen, muss ich auch sagen. Also ich fand es echt zäh. Weil, also gerade wenn man das mal wirklich, und Felix, da bin ich bei dir, das ist wirklich ein großer Vorteil der Ausstellung. Die ist wirklich in sich komplett schlüssig. Ja, und kann man vielleicht auch mal sagen, kuratiert von Karin Althaus und Sebastian Schneider. Das sagen wir, da weisen wir, glaube ich, auch immer zu selten drauf hin. Aber an dieser Stelle mach ich das jetzt mal. Und also wirklich toll kuratiert, in sich schlüssig auch, dann mit dem Versuch, dann quasi immer Querverbindungen dann herzustellen, jetzt zu Kandinsky zum Beispiel und die anderen Blauen Reiter Leute, die glaube ich, auch irgendwelche Seancen mal mitgemacht haben. Das kann man, glaube ich, in dem Katalog irgendwie nachlesen. Also in sich total schlüssig. Aber mir ist auch richtig schwer gefallen, da von dem Spiritistischen loszukommen. Ja, weil wenn man das mal versucht, wirklich in den Kaninchenbau reinzugehen und dann irgendwie, also man guckt sich erst die Bilder an und mit den Bildern, da, also gerade, wir haben jetzt noch nicht so richtig über die Emma Kunz gesprochen, aber die Jordana Houghton, wirklich, wenn ich einen reinen Inhalt betrachte, sind wirklich tolle Bilder, sensationell. Mhm. Aber dann gucke ich mal die Rückseite an, versuche das nachzuvollziehen, dann muss ich es ja wieder einordnen. Ja. Und dann denke ich mir, oh Gott, ich weiß nicht, ist das verschwurbelt irgendwie? Ja, aber also ich fand, beim Wandtext hatten sie halt auch ein Faksimile, heißt das so? Also ihren Katalog, sie hat halt eine Ausstellung gemacht zu Lebzeiten, 1871, selber finanziert, jedes Bild selbst gerahmt und selbst aufgehängt. Gnadenloser finanzieller Verlust, egal, sie konnte es sich leisten. Und da habe ich mir halt einen Satz von gemerkt, dass sie eben ihre Bilder beschreibt als guided by spirits. Da haben wir schon auf hingewiesen. Und dann kam halt der nächste Satz, dass eben, ich zitiere jetzt, keine einzige Idee in ihrem eigenen Kopf entstanden ist. Also no idea being formed in my own mind. Also dass sie explizit darauf hinweist, dass sie als kleine dumme Frau keine einzige selbstständige künstlerische Idee hat, dass das alles nur die Geister waren. Und wahrscheinlich war das der Satz, wo ich dachte, oh, bitch, please, du machst so geiles Zeug. Aber wie gesagt, wir sind verdammt normal im viktorianischen England. Und vielleicht hat das für mich einfach gereicht, um zu sagen, ich streiche das alles aus dem Hinterkopf, ich gucke mir jetzt wirklich nur die Bilder an. Und bei mir hat es funktioniert. Bei euch anscheinend nicht. Also wenn man zum Beispiel Hilma auf Klint betrachtet, wenn sie zum Beispiel diese eine Serie hat, wo man kurz... muss ich mal ganz kurz nachschauen, das waren die Aquarelle relativ am Ende, genau, Gruppe 7, Serie US, also sie hat ja immer diese Permutation von SUV, WUS, S, was auch immer gehabt, was auch immer das bezeichnen soll, die ja fast eigentlich wie Orbitale waren von Molekülen, also wirklich von dem Zentralen nur ausgehen, wo ich ja die ganze Zeit gedacht habe, die Muster kenne ich, also du kennst Kleeblatt und dann wie gesagt diese ellipsoiden Orbitale, also die Wahrscheinlichkeitszustände, wo sich die Elektronen in Moleküle finden, wo du sagst, das ist fast naturwissenschaftlich und dann schreibst du, dass das irgendwelche Wesen aus einer anderen Realität dir diktiert haben, also. Und man merkt auch dran, wie sie permutiert mit den, sie hat ja teilweise wirkliche Diagramme eigentlich mit Quadranten, die sie mit verschiedenen Buchstaben beschreibt. Ja. Also ich denke jetzt gerade vielleicht an eine Künstlerin, die ich sehr mag, Jorinde Vogt, deutsche Künstlerin heutzutage, die eben auch sehr konstruiert und ein ganz klares System hat, in der sie eben auch abstrakte Dinge darstellt, sowas wie zum Beispiel, nennt sich Studien zur Verantwortung. Dann hat sie aber Systeme mit Vektoren und Matrixverwandlungen und so weiter, wie sie versucht, das in eben bildlich aus dieser anderen Ebene darzustellen. Und ich sehe eine Hilma af Klint und denke mir, das ist ein ähnlicher Ansatz und es ist methodisch und auch zum Beispiel in der Serie der Taube mit den zwei Bildern mit tatsächlich gefühlten Weltempfängern, also zwei Köpfen, die irgendwelche Strahlen empfangen vom Heiligen Georg und den Drachen. Die Bilder sind gespiegelt, die Farben sind verändert, da muss ich so ein bisschen an die Experimente von Josef Albers denken, wie man verschiedene, also gleiche Formen unterschiedlich wahrnimmt in den Farben. Und ich denke mir, also für sich selber gesehen, gerade dieses Paar fand ich besonders gut. Für sich selber gesehen, also einfach als Kunstwerke, die in der Beziehung zueinander stehen, sind die eigentlich toll und für mich toll genug, ohne diese Legendenbildung. Und wenn ich also die Texte auch richtig im Kopf habe, dann hat sie diese Werke ja auch lang bei sich privat im Atelier gehabt und nicht gezeigt. Und also wenn sie jetzt da in dem Moment auch nicht das Gefühl hatte, dass sie damit an die Öffentlichkeit gehen muss, warum ist dann diese Geschichte drum entstanden? Und jetzt wollte ich nochmal, bevor ich das nachher vergesse, nochmal ein zweifaches Lob auch nochmal an die Ausstellungskuratoren aussprechen. A, als Erste, was ich gut fand, den Übersichtsplan gleich im ersten Text. Da hatten wir schon mal ein Problem, ja, glaube ich, bei Cleo Kandinsky, bei dieser Doppelausstellung, wo wir nicht zurechtgefunden, wo sind wir jetzt, in welchem Bereich sind wir jetzt. Das war dieses Mal super gemacht. Dann von vornherein gleich so, hier ist Hilma af Klint, da ist Georgiana Horton, das. So ist es aufgebaut. Dann konnte man sich einen Gedanken machen, weil man normalerweise macht man so, ich bin links an der Wand entlang gegangen und dann festgestellt habe, dass man so rum ja gar nicht gehen sollte und so weiter. Das war dieses Mal sehr klar. Und das Zweite ist, gerade über diesen Kontext und mit dieser Geschichte, ich glaube, dass es echt nicht leicht war, mit den Leihgebern für diese Ausstellung, also den verschiedenen Nachlassverwaltern, umzugehen in dem Kontext. Weil die ja auch alle ein ganz bestimmtes Bild, also irgendwie die Hauptleihgeber waren die Victorian Spiritualist Union. Was ich super schräg fand. Dann gut, Hilma af Klint und die Emma Kunst Stiftung. Wenn man dann so ein bisschen über diese Lied und liest und auch die Leute, also die zum Beispiel Emma Kunst, wo vielleicht noch ein Person gehen wir vielleicht noch ein, wenn man liest, dass hier die Stiftung hat dann, ihren Nachlass hat dann jemand übernommen, der von ihr mal eben gewunderheilt wurde. Kinderleben, genau. Wenn man denkt, dass sie dann so dieses Andenken an die Person als ganzheitlich, holistisch bewahren wollen, dann stelle ich mir die Zusammenarbeit im kunsthistorischen Kontext echt nicht leicht vor. Also ein großes Lob. Ich frage mich gerade, ob, Entschuldigung. An die Kuratoren und die vermeintlich aufgewandte Geduld. Ich wollte während deines ganzen Monologs irgendwann mal fragen, hätten dir die Bilder gefallen, wenn dieser ganze ESO-Schwurbel weg gewesen wäre? Aber vielleicht ist das gerade der Knackpunkt. Vielleicht kriegst du die Bilder nur in diesem Kontext. Vielleicht sagt eben die Nachlassverwaltung, die werden aber nicht einfach nur so hingehängt. Da muss aber stehen, dass das Geisterbilder sind. Weil ich glaube, wenn der ganze Geisterschwurbel bei Georgiana Houghton nicht gestanden hätte, würden wir alle am Tisch sagen, boah, geil, Wahnsinn, tolles Zeug. Aber dadurch, dass es eben heißt, da hat irgendwie Correggio Mediant geführt, dadurch ist sie jetzt irgendwie raus. Bei dir zumindest, Felix. Ich habe doch also gesagt, wie gesagt, ich finde, dass zum Beispiel die Idee mit dem Lukas-Bild und dem Jesus-Porträt finde ich stark. Aber ich finde die an sich, also kunsthistorisch gesehen, aus der christlichen Kunst sich informieren, super spannend, aber dann eben hinten die Legende drauf zu schreiben, dass es der Evangelist selber war, der ihr die Hand geführt hat. Ja, aber die Frage hat, glaube ich, nicht richtig beantwortet. Ja. Nee. Hätten dir die Bilder gefallen, wenn der ganze Schwurbel nicht drum gewesen wäre? Bedingt. Okay. Ich habe immer so eine gewisse Problematik mit abstrakter Kunst, weil ich sie... ich empfinde sie durchaus als eine Art Naturforschung, also ehrlich gesagt als eine neurowissenschaftliche Forschung nach der Wahrnehmung, wie nehmen wir Formen, Farben und so weiter wahr, die ja vielleicht auch in dem Kontext hier stattfindet. Ich kann es schwer sagen, weil ich habe... Das Problem ist, man hat nur eine erste Chance, die Bilder zu betrachten. Und nachdem ich mich eben an den Texten entlang, also mich mit den Texten beschäftigt, einleitenden Texten beschäftigt habe, habe ich die Chance vertan. Also ich werde das nicht löschen können. Ich fand es halt lustig, dass ich es eben bei Georgiana Houghton konnte ich es eben in den Hinterkopf schieben und sagen, eben hätte man auch LSD für nehmen können. Wie gesagt, bei Emma Kunz, vielleicht kommen wir jetzt doch endlich mal zu der Dame, die hat 1899, wenn ich meine Schrift lesen kann, bis 1963 gelebt. Und da hat mich der Wandtext halt so genervt, dass ich den nicht weggekriegt habe. Weil sie eben aus sich ständig sagt, das ist in mir, das ist aber auch in allen anderen Menschen, diese Kräfte eben. Sie ist Telepathin, sie ist Prophetin. Ganz kurz, bevor wir bei Emma Kunz weitermachen, würde ich vorschlagen, gehen wir auf Wein 2. Ja, es war ein 2. So. Eindeutig dunkler. Der erste ist übrigens immer noch pappsüß. Mal sehen, was der zweite jetzt macht. Der riecht schon mal nach Frucht. Der ist schon relativ schwer, glaube ich. Oh, und der stinkt. Ja, irgendwie. So ein Hauch von Schwefel, Leder, schwitzende Pferde. Aber jetzt, Achtung. Oh, kommt aber super smooth rein. Der ist. Hossa! Nice! Du kleiner Pappkopf. Also, das ist so ein bisschen. Du willst nicht, dass man dich trinkt, aber dann ist es super lecker. Viel Tannin, oder? Viel Tannin. Also vermutet, dass das irgendwie, dass der im Fass war. Aha. Und dass die Nase das Tannin will irgendwie. Ja. Kommt irgendwie sperrig rüber, aber im Mund ist es so, finde ich den gut. Also bleibt auch lang am Gaumen. Ja. Ist mir fast schon zu herb für einen, also wenn man es blaufränkisch nennen darf. Ich mag ja mehr so die geradeaus simpel blaufränkisch. Aber der finde ich jetzt, der kommt im Abgang auch schön komplex eigentlich. Ja, also klassenbesser als der erste. Ja, nice. Ich bin mal gespannt, ob die anfängliche Nase, die hat mich jetzt auch gestört, ob die noch weggeht. Mhm. Weil irgendwie, ansonsten jetzt im Mund und der Abgang finde ich super. Ja, ist echt schön, sehr geschmeidig. Aber, na gut. Machen wir weiter, Emma Kunz. Ich habe jetzt auch nicht viel zu Emma Kunz zu sagen, weil, wie gesagt, mir ging der Text so auf den Sack, dass eben nicht mal Prophetie und Telepathie in Anführungsstrichen stand. Dass da also wirklich völlig unkritisch gesagt wurde, natürlich ist sie Prophetin. Und man sitzt da mit dem, what? Ihre Bilder beruhen dann auf Millimeterpapier, die hat sie immer genommen. Und mich hat so ein bisschen an Eva Hesse erinnert, ein bisschen an Hanne Darboven. Und ich bin da echt nur durchgerauscht. Also es hat mich null interessiert. Also da musste ich wirklich, und das ist mir dann gut gelungen, dass ich dann auch den Ausstellungstext eigentlich weitgehend ausgeblendet habe, weil es fand ich auch nur Schwachsinn eigentlich. Aber das Fiese ist, das wollte ich also mir erstmal rausgehen aufgefallen. Also es geht halt eben dieser Typ, der von ihr geheilt wurde, Kinderlähmung eben in irgendeinem Steinbruch in der Schweiz. Und da gibt es ein Mineralgestein und das wird heutzutage verkauft in Packung und das haben die ernsthaft im Museumshop. Du kannst dieses scheiß Kalk, es ist einfach nur Kalk. Und da bin ich mir sicher, dass der Nachlassverwalter die Stiftung bestimmt verfügt hat, wenn die Werke ausstellen wollten, müsst ihr das im Museumshop verkaufen. Kann sein. Also und das meine ich eben mit schwierigen Kunden, mit denen zusammenzuarbeiten. Deswegen mein Respekt an die Personen, die trotz dieser Zusammenarbeit die Ausstellung so zusammengestellt haben. Ich frage mich jetzt halt gerade selber, warum ich es bei Georgiana und bei Hilma irgendwie ausblenden konnte und bei Emma hat es mich so genervt, dass ich nicht mal mehr ihre Bilder angucken wollte. Kann ich ehrlich gesagt selber nicht erklären. Also ich fand jetzt da, wobei ich fand jetzt das in Anführungszeichen das Ausblenden, wenn man dann das braucht, fand ich da relativ einfach, weil eigentlich die Bilder sozusagen, die haben eine relativ einfache Idee, die auch effektiv ist. Also im Wesentlichen hat sie da irgendwie die Grundzüge, sind immer mit dem Pendel irgendwie rübergewischt. Auch das wurde so völlig und sie konnte halt gut pendeln. Genau, also hier, sie hat hier Weissagung mit Hilfe eines Pendels betrieben. Und weil das mit der Weissagung schon so gut funktioniert hat, hat sie auch dann das damit noch gemalt irgendwie. Yay. Aber ich wag mich mal zu der These, bei den Bildern hat es vielleicht besser funktioniert, aber nee, also die Bilder fand ich jetzt formal eigentlich ziemlich interessant, vor allem der Gegensatz, also ich hatte es ja irgendwie aufgependelt, wie auch immer, und dann irgendwie nachgemalt, ausgemalt, noch irgendwie Verknüpfungen gezogen, whatever, und das Ganze auf Millimeterpapier, wo ich irgendwie, das fand ich so einen schrägen Gegensatz, weil einerseits irgendwie, übersinnlich und was weiß ich, und der Geist malt auf Millimeterpapier oder was. Alter. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich fand es teilweise interessant in ihrem Detailreichtum. Ich fand eben den Gedanken, also der propagiert wurde, dass das eben irgendwelche quasi Karten und für sie sind, wie sie die Energieströme, die sie verwendet, also durchs Pendeln, irgendwie so aufgezeichnet, für sich aufnotiert hat, also dass sie ihre eigene Art, ihre Ansätze, ihre Heilmethoden so quasi, das waren ihre Aufzeichnungen auf eine gewisse Weise. Ja. Und mich hat es halt daran erinnert, für mich als Physiker, ich hatte so den ersten Moment als Forscher mal, wo ich mich klang so ein bisschen, ich fühlte mich plötzlich ernst genommen, als ich nach einer Veröffentlichung, wo ich als Zweit- oder Drittautor drauf stand, einen sogenannten Crackpot-Brief bekommen habe von irgendjemandem. Es gibt ja immer so Leute, die haben ja Ideen, wie man die Welt und die Physik alles viel leichter erklären kann als die komplizierten Wissenschaftler. Und da habe ich zum ersten Mal nach dieser Publikation auch an mich adressiert, an der Uni, so einen Brief erhalten mit jemandem, der mit verschiedenen Farben Energievektoren gezeichnet hat und dass die Welt sich alles über diese Energievektoren erklären lässt. Und daran fühlte ich mich halt erinnert. Und ich fühlte mich halt... Und das ist auch das Problem und da möchte ich eben, das war so der Moment relativ am Schluss, wo ich, das ist das Einzige, was ich in der ganzen Kuratierung unangenehm fand, als ich mir Notizen machen wollte, ist, dass teilweise 10 Bilder in Reihe hingen und nur ganz links stand, welche Werknummer von Emma Kunst das war und ich immer zurücklaufen musste, um nachzuschauen. Und dann saß ich irgendwann nämlich mal mit dem Katalog da und habe da nachgeschaut, damit ich mir die richtige Werknummer notiere für meine Notizen. Und da bin ich über den einleitenden Text von einem gewissen Peter Burri gestolpert zu Emma Kunz, der auch von ihr gewunderheilt wurde, nachdem er eine Jodvergiftung hatte. Und da ist ein Satz drin und da hat es mich dann einfach als Naturwissenschaftler einfach, da konnte ich nicht mehr und da konnte auch die Ausstellung nicht mehr gewinnen. Mhm. Und den möchte ich noch zitieren. Es war so der Rausschmeißer, und er sagt, für das Unsagbare hatte sie die Geometrie gewählt, wie ihre Zeitgenossen, die Quantenphysiker, die Mathematik. Sie arbeiteten am selben Thema. Die Kommunikation von ihr und die gegenseitige Beeinflussung von Geist und Materie. Und da habe ich mir, wie gesagt, also der Punkt ist für mich, nur weil Quantenmechanik nicht deterministisch ist, Quantenphysik nicht deterministisch ist, ist noch keine Entschuldigung dafür, dass alles also so subjektiv und beliebig gesehen wird. Das ist... Aber es ist ja nicht beliebig. Subjektiv ja, aber beliebig ist es nicht. Ja, aber Quantenphysik ist doch nicht die Auseinandersetzung von Geist und Materie. Das ist der Versuch, Materie zu beschreiben, Materie und ihr Verhalten zu beschreiben. Ja, aber das macht sie doch. Auf ihre Art. Die erschließt sie und sagt, oh, hier schlimmes Ausatmen am Tisch. Also, ja. Also dieser Satz hat mich einfach, vielleicht ist es Berufsehre, ich keine Ahnung, aber da saß ich wirklich so dran und dann habe ich, also es war relativ am Schluss, ich hatte mir die Werke schon alle angeschaut und da hatte ich dann echt keinen Bock mehr. Und dann bin ich ja gesagt, jetzt gut, ich bin nicht 2 Stunden hier, jetzt gehe ich. Wow. Ja. Also ich meine, ich weiß nicht, also deswegen ist, wie gesagt, ich konnte mich von dem Kontext irgendwann nicht mehr lösen. Und ich glaube auch nicht, dass ich das noch schaffen werde. Und ich möchte eben, also mit am meisten, also definitiv bei Hilma af Klint, zumindest in Teilen bei Georgiana Houghton, möchte ich die Werke mögen als Kunstwerke. Ich möchte sie interessant finden. Ich möchte, dass sie als Kunstwerk betrachtet geschätzt werden, gerade bei Georgiana Houghton als Pionierin, als Pionierin, als eben sehr, sehr frühe abstrakte Malerei. Und ich hoffe, dass es dann Leute gibt, die das einfach besser schaffen als ich, weil ich komme aus dem Kontext nicht raus und ich kann es halt echt momentan unter Vorbehalten betrachten. Ja, also an der Stelle würde ich es mal so stehen lassen. Hört vielleicht sich fast noch, schon wie ein Fazit an. Ja, also vielleicht noch was sonst noch so in der Ausstellung zu sehen ist. Und insofern finde ich es eigentlich ganz schön, dass im Prinzip es da drei Männer gibt, die da hier noch Kunst zum Thema beizusteuern hatten und die hier so ein bisschen mitlaufen. Weil üblicherweise sind es vielleicht die Frauen, die eher so ein bisschen mitlaufen. Mhm. Deshalb fand ich es eigentlich ganz schön, dass man die so nebenbei gesetzt hat irgendwie, weil es schlüssig war, ja. Aber weil das auch in einem angenehmen Verhältnis ist und nicht so super raumgreifend ist. Also das sind Filme von Harry Smith, der ist sozusagen über der Rotunde in dem Kinobereich da irgendwie zu sehen. Recht abstrakte Sachen, genauso wie die Werke von John Whitney und James Whitney. Die haben eben experimentelle Filme. In den 40ern? Also ja. die laufen dann, glaube ich, aus den 40ern? Das war eigentlich das, was mich am meisten eigentlich fasziniert hat. Ja. wie die es gemacht haben. Genau, also das wird eben auch erklärt und das ist dann halt die Verbindung zu den drei Damen. Also sie haben halt eine Maschine entwickelt, quasi ein Pendel, das, ich weiß jetzt nicht, ob es Bild und Ton erzeugt hat. Oder ich glaube, wie ich es verstanden habe, beides wohl. Genau, irgendwie. Also der Witz an der Sache war eben, dass sie sich nicht hingesetzt haben und gesagt, wir visualisieren jetzt oder bewegen jetzt abstrakte Formen und schreiben einen schrägen Soundtrack dazu, weil so hört sich's an. Ich hatte einen neben mir, den ich trotz Kopfhörer verstanden habe, der nur mal gesagt hat, Störgeräusche, das sind doch alles Störgeräusche. Wenn man es ganz böse ausdrücken will, hört sich so an, aber ich fand es trotzdem faszinierend. Ich fand es sehr hypnotisch. Ich habe mir, glaube ich, alle 5 Filme angeguckt, die ihr lieben. Also der Witz war eben, dass sie selber nicht bewusst diese Filme erschaffen haben, diese Töne produziert haben und die Bilder dazu, sondern das quasi eine Maschine haben übernehmen lassen. Und das war auch der Witz. Also das war wirklich genau das, worauf sie es angelegt haben. Dass so wenig individuelle Leistung darin sein sollte wie möglich. Und das ist natürlich genau das, was die drei Damen auch gemacht haben. Die haben sich eben auch die Hand führen lassen, von wem jetzt auch immer. Was auch ein total, eigentlich, wenn man es mal überlegt, total postmoderner Ansatz ist. Ja, total. Also irgendwie, was weiß ich, Individualität ist nichts. Genau, es gibt das Internet und Urheberschaft ist ja Bullshit. Ja, und deshalb, ja. Ja, also das, ich fand es durchaus faszinierend. Ich musste so an die ersten iTunes-Visualisierungen denken. Was ja im Prinzip auch, da habe ich halt gedacht, das ist eben keine Pendelmaschine, sondern wir haben heute einen Algorithmus, der irgendwas für uns produziert, ohne dass wir darauf Einfluss nehmen. Es ist auch nichts anderes. Ja. Und ich fand, das war wirklich ein schöner Bogen zu den drei Damen. Mit dem Harry Smith konnte ich nicht ganz so viel anfangen, was aber an der Schulklasse gelegen haben konnte, die neben mir war und nur drüber gemeckert hat, dass ich jetzt 10 Minuten lang diesen Film angucken müssen. Vielleicht noch so Randnotiz am Rande zum Harry Smith. Da tauchen dann auch so gewisse Formen auf und auch mal das Symbol der Raute, also des Hashtags quasi. Echt? Das ist mir egal. Ja, da gab es auch noch, was auch noch so lief, war so eine Mitmachinsel, die der Kunstvermittlung dienen sollte. Da war ich mir nicht so sicher. Ja, also ich fand es auf jeden Fall schön irgendwie, weil das Ganze immer irgendwie so ein bisschen, das ist so ein relativ verschwurbeltes Ding. Und das hat das Ganze so ein bisschen wieder eingedampft, irgendwie so, ach ja, hier ein bisschen irgendwie Kreise ziehen und so. Aber ich fand, es konterkarierte halt dieses, weil die drei Damen ja nur gesagt haben, wir haben das ja alles gar nicht selbst gemalt und plötzlich sollte man sich da plötzlich mit dem Stift hinsetzen. Ja, und ja, gut, du musst halt im guten Geist, du musst es halt. Ja, und ich habe das alles positiv mitgenommen. Ich kam wirklich sehr positiv, ich habe wirklich, also dieses Wort beseelt ist so bescheuert, aber ich kam wirklich total beseelt aus dieser Aufstellung raus. Ich finde das wirklich alles toll. Die Leistung von Georgiana Houghton ist doch, dass sie diese Form also für sich findet oder wie auch immer gefunden wird. Deswegen nehme ich ja das ja so übel, dass sie das so negieren. Und 100 Jahre danach. Und eben, und das ist, und das ist eben nicht mit irgendwelchen, also Spirographen oder Geodreiecken oder sonst was gegangen. Und was ich noch erwähnen wollte, vielleicht, was nämlich ein bisschen auch vielleicht noch mit das Interessanteste an den Versos von ihr eigentlich ist, dass sie teilweise dort auf diesen Texten auch die teilweise Formen, die sie vorne in den Farben, in diesen Farbschichten hat, nochmal als Zeichnung hat und betitelt teilweise, um dann irgendwie Act, God, Lord und so weiter und einem dann hinten drauf so ein bisschen Schlüssel gibt, welche Form jetzt welches was symbolisiert. Was ja nochmal drauf schließen lässt, dass sie sich durchaus darüber bewusst war, was sie da tut. Richtig. Ja. Und deswegen habe ich mich eigentlich, deswegen habe ich mich eigentlich auch geärgert. Wie gesagt, für mich war es eher so mit dem Zweck, aber ist ja wurscht. Klar, aber wenn der Leihgeber, wenn ihr Nachlass bei irgendeiner Union liegt, die den verwaltet, dann ist schon klar, dass es diesen Einschlag geben muss. Und ich hoffe, also jetzt, wo sie wirklich wiederentdeckt wurde, dass in weiteren Ausstellungen, dass sie auch mal in einem anderen Kontext gezeigt werden kann und ich möchte, dass das für sie geschieht. Ich konnte es nicht leisten in diesem Kontext, dazu war mein Geist zu schwach, aber ich wünsche mir in der Zukunft, dass sie wirklich so betrachtet werden kann, wie es Anke gelungen ist und Flo auch in Teilen wohl. Würdest du unseren Hörern denn trotzdem empfehlen, in die Ausstellung reinzugehen? Fazit. Es ist vielleicht ein Running Gag, aber ich sag dir, man soll sich immer alles anschauen und vielleicht eben nutzt die Chance, lest die Texte nicht, guckt es erstmal für euch selber an, macht euch selber ein Bild davon. Stimmt. Und versucht, schaut dann, ob ihr das wirklich so eingeordnet haben wollt, weil in dieser Ausstellung steckt was drin, aber der Kontext, manchmal ist halt der Kontext King oder in dem Fall vielleicht Queen und der hat für mich das untergraben. Also ich gebe einen bockigen Daumen rauf. Ich gebe totalen Daumen rauf. Wie gesagt, da kann Frau Kunz jetzt nichts dafür, obwohl die war ja auch ein bisschen durchgeknallt. Das war für mich der einzige Schwachpunkt, aber wie gesagt, allein für Georgiana und ihre völlig irrwitzigen Bilder zu der Zeit, zu der sie entstanden sind, bla bla bla. Vielleicht sollte man zu den Bildern, weil Flo hat hier schon die ganze Zeit so eine Lupe liegen, das hat genau, ich das, ja auch. Genau, das fand ich wichtig, dass du das, wichtig, dass du das erwähnst, weil genau. Das ist wichtig, ja. Sorry. Also, sorry. Die hat man in die Hand gedrückt bekommen. Weil nee, man musste quasi, also da stand irgendwie so ein Wächter immer oder genau. Ein Aufseher irgendwie genau. Rum und den musste man so ein bisschen anhauen. Du sahst wahrscheinlich so bockig aus. Ich musste niemanden anhauen. Also das bei der Georgiana, ich habe halt meine Nase sehr, sehr dicht an der Rückseite von den Bildern gehabt, weil ich die Texte lesen wollte und dann kam halt dieser freundliche Aufseher auf mich zu und hat mir eine Lupe in die Hand gedrückt. Und da gibt es noch einen Twist. Ah? Wenn man das aufmerksam alles die Texte studiert hat, gibt es noch einen Twist, nämlich die Georgiana hatte 1871 wohl, so habe ich es verstanden, diese Bilder auch ausgestellt genau. und nannte das Spirit Drawings in Watercolor und hat dann auch Lupen ausgehändigt. Ach, das habe ich nicht mehr gesehen. Ah, nice, ja, also ja. Schön. Also das fand ich einen schönen Twist dann genau. Irgendwie. Dann. Also nur um es abzurunden, Daumen hoch von mir? Genau, also von mir auch Daumen hoch, wobei ich jetzt ja, also ich habe es jetzt nicht durchgängig genossen irgendwie, aber gerade die Bilder der Georgiana Hauten haben mir gut gefallen. Wir haben auch die. Also die Hilma af Klint, da konnte ich mit der, hatte ich meine größten Schwierigkeiten. Da konnte ich nicht so richtig viel anfangen. Da fand ich das, ihre klaren Linien auf dem braunen Papier, das fand ich sehr gut, aber ansonsten weiß ich auch nicht so richtig. Die Emma Kunz, das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Auch vor allem hat mich fasziniert, wie. Da gibt es ja auch ein paar Bilder, die sozusagen flach liegen. Ja, genau. Wie sich da die Wirkung der Bilder auf einen verändert, weil das dann mehr so, kennt ihr das Spiel Carom? Das ist so ein, ist auch Fingerbillard genannt, da gibt es auch so ein quadratisches Spielbrett mit Löchern an den Ecken und man muss dann halt irgendwelche Steine in die Ecken, in die Löcher schnipsen. Wie dem auch sei, und das hat auch so ein Muster, ein symmetrisches, und es hat mich sofort an das Spielbrett erinnert. Und es hätte auch ein schönes Carom-Spielbrett geben können. Irgendwie. Also das fand ich irgendwie auch, ja, ich fand sie sehr dekorativ. Wahrscheinlich ja, es war sehr dekorativ so. Und auch der Umstand, wenn man mal genau geschaut hat, es war im Wesentlichen symmetrisch. Ja. Interessant war es dann, wenn sie dann mal die Symmetrie bricht, genau. Bewusst oder unbewusst, whatever. Also das fand ich jetzt formal, hat mich das auch interessiert, aber irgendwie, wenn man so in den Kaninchenbau tief reingeht, fand ich es irgendwie jetzt eher so verstörend, aber es ist halt manchmal so. Ja. Gut. Dritter Daumen hoch. Genau, dritter Daumen hoch. Die Ausstellung ist zu sehen bis zum 10. März 2019. Ja. Genau. Im Kunstbau. Genau, im Kunstbau des Lehnbachhauses. Genau. So, dann haben wir uns noch angeschaut. Magnum. Ach ja, stimmt, du hast recht. Mensch, wie kann ich das übergehen? Dritter Wein. Ist jetzt auch verhältnismäßig dunkel. Der sieht jetzt eher so rostrot aus. Jedenfalls sah er vorher beim Einschenken aus. Jetzt hat er es ein bisschen verloren. Ja. Oh, der riecht aber super. Weich. Kirsche, ne? Super weich. Überhaupt kein Schnaps. Der riecht wie ein Likör. Hm. Oh, das wird mein Verderben, dieses Glas. Kirschig, oder? Ja, lecker. Also ich finde das sogar mit Erdbeere drin. Mhm. Nee, ich glaube bei Erdbeeren. Hm. Ist auch recht süß. Nicht ganz so fies süß wie der Einser. Wobei, das finde ich jetzt total lustig. Das ist ziemlich gegensätzlich zum Zweier. Der hat jetzt, da finde ich die Nase echt schön. Ja. Aber im Mund ist er irgendwie so. Ein bisschen, ne? Ja, ist ein bisschen weg. Ja. Also. Ist recht flach. Da. Das hat so ein bisschen was von Erdbeermarmelade, die durch den Sieb gedrückt wird. Weißt du, Erdbeermarmelade, genau, das ist jetzt. Ich habe jetzt gerade die Nase total erdbeermarmeladig. Ja. Also, hey, nichts gegen Erdbeermarmelade. Nö, Erdbeermarmelade ist gut. Also, vielleicht gießen wir das nachher über Vanilleeis. Ich habe leider nur Kuchen zum Nachtisch. Sorry, aber. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Also ich finde die Nase beim Dreier finde ich sensationell. Ja, die war toll. Aber schade um den Mund. Im Mund und im Abgang. Okay, der erste ist immer noch Sprit. Ich rieche nochmal einen Zweier. Der Zweier ist von der Nase jetzt wesentlich angenehmer. Der hat immer noch so einen leichten, irgendwie, so einen abstoßenden Lederton irgendwie. Aber es ist wesentlich gefälliger. So, genau, nee, es ist wesentlich gefälliger. Also es kommt irgendwas. Der Einser ist irgendwie, der hat jetzt überhaupt nichts mehr. Zumindest ist er ein bisschen runder geworden. Ja. Er beißt nicht mehr so. Oh, der Zweier ist richtig gut. Oh. Und der Einser? Und der Einser? Den Einser kann man wegkippen. Boah, der Einser ist halt. Boah. Ja, nee, der kackt echt ab. Der Zweier riecht jetzt irgendwie an gar nichts mehr. Naja. Ja, der ist schon geil. Ja, der Zweier ist schon. Doch, der hat auch noch sehr viel Tiefe einfach. Und die anderen beiden so. Oh, die flauschen weg. Jetzt finde ich, merkt man gerade beim Zweier, dass er definitiv im Holz was gesessen ist. Mhm. Also der, den Ausbau merkt man sehr deutlich. Ja, ist halt am Ende vor allem also ziemlich komplex. Also man kann es eigentlich schon an der Nase erahnen irgendwie. Aber gerade gegen Ende ist der halt relativ komplex. Da spricht viel dafür, dass der im Fass war. Ich vermute auch, dass der Dreier. Das ist ein Dreier unfassbar. Ich rieche nur Erdbeer. Das ist echt nee, aber der hat schon von der Nase her hat er eine gewisse Schwere, finde ich. Also zumindest mehr als der Einser, ja. Gut, der Einser ist gar nichts. Ja, eben der Einser ist scheiße. Gut, also, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Keine gute Überleitung zum Magnum. Nee, genau, also wir haben auch hier der Wein wird. Zweier der Wein ja auch eine Magnumflasche bestellen. Ich wollte gerade sagen, der Wein wird hier nicht in. Oh nein, keine schlimmen Übergänge. Der Wein wird nicht in Magnumflaschen gereicht hier. Wow. So, also Magnum Manifesto im Kunstfoyer. Genau. Okay. Der Versicherungskammer. ja, also eine umfassende Retrospektive. Der Fotografenkooperative und Fotografenagentur, der legendären Fotoagentur, muss man sagen, Magnum, die da gegründet wurde von so unfassbaren Fotografen wie Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, David Seymour und George Roger, und zwar am 27. April 1947 in New York. Und, so geht die Legende, bei einer Magnum-Flasche Champagner. Ach, stand das an der Wand? Habe ich nicht gelesen. Also entweder stand an der Wand oder ich habe es so irgendwo mal gelesen. Ja, es steht auch im Ausstellungsflyer, steht die Legende das drin. Das habe ich nicht gelesen. Okay. Also und war das eigentlich die perfekte Überleitung. Der Flyer ist an mir vorbeigegangen. Okay, na gut. Ich meine, damals wie heute, wer Rang und Namen hat, oder es gern, wie auch immer, fotografiert bei Magnum. Ja. Und es ist auch viel zu sehen im Kunstfoyer und ich muss gestehen, und jetzt lege ich mal einen raus, das war so ein bisschen der Knackpunkt bei der Ausstellung. Also vielleicht mal zur Einleitung, man hat die Ausstellung, wenn ich es richtig überrissen habe, im Wesentlichen in drei Teile, geordnet, nämlich zum einen Part 1, so die Anfangsjahre in Blau sozusagen, das fand ich eigentlich ein ganz cleverer Move. Die Wandfarben sozusagen, genau. Dann kann man, weiß man, weil das war auch manchmal leicht verschachtelt irgendwie. Ja. Also das fand ich clever gemacht mit den Wandfarben, die verschiedenen Parts symbolisieren. Also Part 1, der da benannt wurde, Menschenrechte und menschliches Unrecht. Von 1947 bis 1968, also es waren so zeitliche Phasen, die aufgeteilt wurden. Ja. Korrekt. Ja. Part 2, Inventar der Differenz, in Orange gehalten. Das war dann, glaube ich, bis ungefähr... Bis 89. Und dann Part 3, ab 90... bis heute. Endzeitgeschichten bis heute, genau. Und ich fand so ein bisschen die Schwäche an der Ausstellung. Ich meine, wer Bilder von Magnum-Fotografen kennt, sensationell. Natürlich. Ja. Also über die Qualität müssen wir eigentlich nichts sagen, weil die Bilder sind sensationell. Klar, da mag es mal irgendwie Themen geben, die einen jetzt nicht so ansprechen, wie auch immer. Aber sagenhafte Bilder. Aber was mich echt gestört hat, war, dass viel zusammengestellt wurde und immer nur so irgendwie vier Snippets und wenig Kontext, und irgendwie, man hatte immer einen Eindruck, man hatte zwar was Interessantes gesehen, aber das war irgendwie nur die Spitze des Eisbergs und das war alles irgendwie so halbgar irgendwie. Genau so ging es mir auch. Ich habe bei jeder Vierergruppe von Fotos gedacht, da hätte ich jetzt gerne noch 10 von gehabt. Ja. Und auch, das, Also, ja, und das hat mich irgendwie, geärgert und ich bin dann auch noch irgendwie, wie es manchmal so ist, in die Ausstellung gekommen. Da kann jetzt die Ausstellung nichts für, aber das war rammelvoll mit einer Schulklasse, ja, die ständig alles abfotografiert haben und irgendwie. Das da hatte ich eh dann irgendwann nicht mehr so ganz so gute Laune. Aber wie du noch sagst, also ich hatte irgendwie den Eindruck, ich hätte eigentlich lieber gern weniger gehabt und davon mehr. Ging mir ganz genauso. Also es ist, glaube ich, wir empfehlen die Versicherungskammer immer jedes Mal, weil eigentlich hängt da immer nur was Gutes. Ich glaube, wir haben bis jetzt jedes Mal eine gute Ausstellung gehabt. Das war heute auch das erste Mal, dass ich heute rausgegangen hatte, nee, das war nix. Mir ging es genauso. Ich fand die Unterteilung, ehrlich gesagt, relativ beliebig. Die erste konnte ich noch nachvollziehen bis 68 mit dem, was war das, Menschenrechte, menschliches Unrecht. Das war auch relativ deutlich an den Fotos zu sehen. Ja. Inventar der Differenzen fand ich dann, da hat mir wirklich der Ausstellungstext geholfen, dadurch, dass es eben die erste Phase sollte eben zeigen, wie viel wir eigentlich alle gemeinsam haben als Menschen auf dieser Welt, und in der zweiten Phase wurde bewusst auf die Unterschiede zwischen uns allen eingegangen. Weiß ich jetzt nicht, ob sich damit die Katze dann selber in den Schwanz beißt. Sagt man Katze? Der Hund? Egal. Und das dritte, Endzeitgeschichten, war für mich dann völlig beliebig. Also das war jetzt wirklich so, da habt ihr euch jetzt irgendeinen Titel drüber ausgedacht, der irgendwie passt, der dann aber auch nicht zu allem passt natürlich. Und ich weiß nicht. Aber ich glaube, das, was ich nochmal betonen möchte, eben über die Qualität der Fotos müssen wir echt nicht reden. Es sind Magnum-Fotos, die sind alle toll. Punkt. Aber wie gesagt, die Ausstellung selber fand ich war nicht gut. Ich habe mich dann mehr auf einzelne Werke auch konzentriert und gerade die sind dann einzelne Werke sind auch wirklich prägnant. Also vielleicht mit die interessantesten Bereiche war jeder der dieser drei Ausstellungsbereiche hatte quasi eine Wand, wo nicht jetzt ein bestimmtes Fotografenprojekt vorgestellt wurde, sondern wirklich eine Mischung von 25 bis 30 Bildern, verstreut verschiedene Fotografen, verschiedene Situationen, einfach im Kleinformat gedruckt und gehängt. Und da gab es dann auch immer so schöne eingeschweißte Karten mit den Titeln, wo man dann wirklich alles abgehen konnte. Und also erstmal gucken konnte, und was zieht einen so, und was interessiert, welche Bilder sind vor allem besonders prägnant. Und dann konnte man nachschauen, was ist das. Und ich fand das dann ganz angenehm für die Notizen. Ich bin dann mit dem zur nächsten Bank gegangen mit dem eingeschweißten und habe dann irgendwie abgeschrieben, welche Bilder ich interessant fand. Wobei das mit den Karten, das hat mich auch gestört ohne Ende, muss ich sagen. Also ja, weil erstens mal fand ich dann auch die Nummerierung irgendwie, wie sie dann da war, weiß nicht mehr genau, aber ich fand es ganz schlüssig auch von der Reihenfolge her, wie sie nummeriert haben, und dann, dass du da so eine Karte, in so eine laminierte Karte in die Hand nehmen musst, die irgendwie 100.000 Leute schon vorher in der Hand hatte. Boah. Ja, ich fand's okay. Also ich fand's besser, als wenn unter jedem Foto jetzt 20 Zeilen drunter. Ja, es ist natürlich Geschmackssache. Ich meine, es ist natürlich cleaner einfach. Ja, genau. Es hat gewisse Vorzüge, genau, und es ist wahrscheinlich besser, als jetzt irgendwie dann ganz, ganz weit am Rand irgendwie. Eben, also du kannst dich halt wirklich auf die Bilder konzentrieren, aber auch das war mein Problem mit dieser Durcheinanderreihung. Du hast halt 20 Bilder gehabt und du konntest dich an dreien, wenn es hochkommt, festhalten. Also alles andere war für mich immer extrem beliebig. Also aus der ersten Reihe, da ist mir nur ein Bild wirklich hängen geblieben, weil ich das wirklich fantastisch fand von, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen, Bert Glynn. Der hat 1957 in Little Rock die Schule fotografiert, wo eben die ersten schwarzen Schüler und Schülerinnen am Unterricht teilnehmen durften, wo vorher halt nur Weiße teilnehmen durften. Und normalerweise, man kennt dieses Bild ja, man sieht diese wutverzerrten Gesichter und man sieht die schwarzen Mädchen da, die die Treppe hochkommen mit ihren Strickjacken und den Büchern vor der Brust. Und er hat das Ganze von hinten fotografiert. Und zwar so, dass man wirklich erstmal genau hingucken muss, wer ist jetzt eigentlich weiß und wer ist schwarz. Das fand ich großartig. Aber das war ernsthaft das einzige Bild, was ich mich notiert habe. Also mir ist aufgefallen von Wayne Miller, Kalifornien, von der Service, der H-Bomb-Protest. Der Protest gegen die H-Bomb, und vor allem der Spruch auf dem Protestschild stand, da stand: H-Bombs destroy cities, discrimination destroys nations. Und ich stand da so dran und denke mir so, Halleluja, willkommen in den USA der 2018. Ja. Und also jetzt mal, wie gesagt, unabhängig von jetzt, also so der Hängung und der Tatsache, dass man also gerne tiefer in die einzelnen Serien gegangen wäre, was mich an der Ausstellung wirklich interessiert hat oder was spannend gemacht hat, ist einfach, wie sehr Magnum doch die Geschichte, die Zeitgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg dokumentiert und begleitet hat. Und eben teilweise eben in Kleinformat, derart prägnant, also Punkte setzt und Relevanz setzt. Also wie gesagt, wie ihr auch gesagt habt, die Fotos sind natürlich alle klasse, weil es sind fantastische Fotografen. Aber dass eben diese zeitgeschichtliche Begleitung, die hat mich heute schon gepackt. In eben, also ja, das stimmt. Ja, aber beziehungsweise und, da ist mir aufgefallen, wie sehr das im dritten Part fehlt, ja, eigentlich. Genau. Weil sozusagen, das ist dann alles nur noch so postmodern, ja, irgendwie und so. Und ich möchte es leider auch sagen, manchmal habe ich mich geärgert, weil so arzi-fazi ist irgendwie. Ja. Das waren, und ich bin jetzt wahrscheinlich ungerecht, ja, das waren schon auch gute Ideen, keine Frage, aber irgendwie, mir hat der Markenkern, in Anführungszeichen, wenn man es mal so profan sagen will, hat mir so ein bisschen gefehlt. Das Dokumentarische hat mir gefehlt, das war sicher auch in Teilen vorhanden, aber wirklich der Anspruch, hier wird Zeitgeschichte dokumentiert, mhm, in starken Bildern, die sonst keiner bringen kann, das ging mir im dritten Teil komplett flöten. Ja, und vielleicht ist auch so, ja, und vielleicht ist es einfach dann auch, wird es einfach, was weiß ich, wenn jeder einfach irgendwie ein Foto, ein Handy zücken kann und irgendwie draufschießt und da vielleicht dann Bilder entstehen, die dann irgendwie in die Zeitgeschichte eingehen und man kann dann sonst nichts mehr irgendwie bringen. Man muss dann irgendwie sich auf irgendwelche Abstraktionen und irgendwelche sonstigen Sachen zurückziehen. Dann mag das so sein. Ich fand es trotzdem schade. Ja. Also vielleicht ist der Abstand vom dritten Teil auch noch nicht groß genug. Der ist eben von 1990 bis 2017. Vielleicht muss da eben erstmal noch 20 Jahre ins Land gehen. Ich habe mich gerade im dritten Teil über eine Vitrine extrem geärgert, weil es waren eben nicht nur Magnum-Fotografen, sondern ich weiß nicht, was das für ein Projekt war. Thomas Dvorak hieß der Mann, glaube ich. Das hieß Taliban-Passfotos oder Passport-Pictures. Ja. Das war eine Vitrine, wo halt sehr weich gezeichnete Männer, also Taliban, sich haben fotografieren lassen. Der Ausstellungstext sagt dann eben auch, eigentlich ist es eben zum dem Islam halt verboten, Menschen darzustellen. Aber natürlich für Passfotos brauchte man trotzdem Fotos. Natürlich sind es nur Männer, klar. Frauen damals zum Taliban Afghanistan oder wahrscheinlich heute leider immer noch brauchen ja keine Passfotos. Auf jeden Fall waren es halt nur Kerle und viele von ihnen haben halt Kajal getragen und hatten eher so teilweise vielleicht eher weibliche Posen, jetzt ganz vorsichtig ausgedrückt. Es gab aber auch durchaus jemanden, der sich mit einer Kalaschnikow hat fotografieren lassen. Und der Text dazu sagt dann eben sowas, dass diese Bilder, und deswegen sind die halt auch ausgestellt, sie zeugen vom weiterbestehenden lokalen Traditionen maskuliner Eleganz und Kultiviertheit. Und da war ich wirklich kurz fast davor, diese Vitrine anzuschreien, weil ich denke, irgendwie, verdammt nochmal, das ist ein scheiß Taliban, okay, Entschuldigung, wenn ich jetzt irgendwie ungerecht werde gegenüber Taliban, aber das ist ungefähr ein Text, wie gesagt, die Nazis hatten aber auch schöne Haarschnitte. Also, are you fucking kidding me? Da habe ich mich echt wirklich extrem aufgeregt, da hatte ich auch wirklich keinen Bock mehr. Was ich noch sagen wollte, also was zumindest die Zeitgeschichte Relevanz ist zumindest im dritten Teil, also in Teilen doch vorhanden. Also ich dachte jetzt spezifisch an die Arbeiten von Thomas Höpker zum Ende der DDR. Also ein Bild zum Beispiel, frisch renovierter Balkon mit Coca-Cola-Logo von 1990, ja, in Ostberlin. Also wo jemand nach dem Mauerfall jetzt endlich die Freiheit zelebriert hat, indem er sich seinen Balkon außen am Haus rot, ja, angemalt hat. Den Coca-Cola-Schwung und den Schriftzug außen, ja, außen an wirklich außen das an seinem Balkon gemacht. Ich leider drüber, ja, das war, also der hatte eine ganze Ehe gemacht. Und dann ich bin auch, jetzt echt schlecht gelaunt. Nee, weil, ja, und dann auch die Serie von Mark Power, Die Mauer ist weg. Die war so beliebig. Ganz genau. Da habe ich mich echt geärgert. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, das war das größte Ereignis. Genau, das war das größte Ereignis in der jüngeren deutschen Geschichte. Die Auswahl war beliebig. Die Auswahl in der Ausstellung war leider zu beliebig. Im Katalog sind noch ein paar mehr aus der Serie gewesen. Da ist zum Beispiel eins, wo ich mir gedacht habe, komisch, das habe ich gar nicht gesehen, wo es so ein bisschen wirkt, als ob, also, aber ich bin nicht sicher, ob das eine jubelnde Menge sind oder ob das Jugendliche sind, die gerade einen Hitlergruß zeigen. Ja. Ob das wirklich DDR-Bürger waren, die quasi ihre Freiheit damit gesagt haben, dass sie jetzt endlich dürfen wir was Verbotenes machen. Und ich war mir nicht sicher bei dem Foto. Es war im Katalog drin. Das hing nicht. Das hing nicht. Und ich dachte mir so, wow, das wäre mir doch bestimmt aufgefallen. Mhm. Also ich glaube schon, dass die Serie Die Mauer ist weg von Mark Power viel stärkere Bilder hat, als mag, die hängen. Ja, aber das ist genau wieder der Punkt, den wir am Anfang hatten. Und also, ich fand die Bilder... Okay, dann ich erst, dann du. Es gab noch eine andere Serie, über die ich mich auch aufgeregt habe, von Susan Maiselas, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, von 72 bis 75, Carnival Strippers. das meine ich eben mit dem, vielleicht waren die tollen Bilder im Katalog. Also da stand eben auch drin, sie hat eben Stripperinnen fotografiert, Tänzerinnen, Erotiktänzerinnen, die eben auf Rummelplätzen, die halt rumgezogen sind. Und sie hat eben gesagt, sie hat sich ja eben angeblich selbstbewusst und eine Selbstdarstellung und die gucken halt in die Kamera, also dieses typische Male Gaze, Female Gaze, müssen wir jetzt auch nicht drüber reden. Aber das habe ich da nicht gesehen. Ich habe da keine selbstbewussten Stripperinnen gesehen. Das waren für mich genau die gleichen Scheißbilder, die auch Jungs geklipst hätten. Verdammt nochmal. Und das hat mich so geärgert, weil ich glaube wirklich, dass das eine tolle Serie gewesen wäre. Aber das war sie halt nicht. Sie hing halt nicht so an der Wand. Und das hat mich in der ganzen Ausstellung genervt, dass die Texte immer weiß der Geier was versprochen haben und die Bilder waren so... Tja. Also spannend fand ich im dritten Teil noch, habe ich mir zumindest notiert von Alex Soth, The Broken Manual, wo er so ein bisschen so... Ja, das fand ich auch so kacke. Entschuldigung, erzähl. Sag nur einen Satz. Nein, dann lass es auch bleiben. Sag nur also, bitte sag nur einen Satz. Du durftest bei der letzten Ausstellung so rumkotzen. Ja, so habe ich nicht rumgekotzt. Was? Okay, komm, sag warum du... Ich fand das Bild mit dem Bus im Ding irgendwo, wo einfach in die Herde Pferde, der Schulbus, der einfach... Also ich dachte, ich hatte das erst falsch interpretiert. Ich dachte, Broken Mania bedeutet, ich habe das nur so von Weitem gelesen, dachte, Broken Mania bedeutet irgendwie kaputtgegangene Gangschaltung. Also irgendwie, ich dachte, es geht sich um dieses einzelne Bild von dem Bus, der aber nirgendwo liegen geblieben ist und es steht ein PS daneben und guckt den Bus blöd an. Ich habe dann erst den Text gelesen und dachte mir, dass es eine völlig andere Serie ist. Und dass der Typ dann im Schulbus lebt, eben mitten irgendwo, das war ein bisschen schade, aber ich fand auf den ersten Blick fand ich das. Ich dachte mal, geiler Titel für das Bild. Ja, aber die ganze Serie, Bild, die ganze Serie besteht aus diesem Busbild, aus dem nackten Nazi, wo man sein Hakenkreuz und seinen Penis sieht, der irgendwo am Bach rumsteht. Und dann gibt es halt noch dieses ausgeschnittene Buch, wo er eben das Manual drin versteckt hat, weil es ja eben versteckt sein soll. Und da stand ich auf und dachte, was soll der Scheiß? Ihr habt echt bessere Bilder. Verdammte Axt, ich tue jetzt gerade, ich reg mich gerade in eine, also so scheiße fand ich auch schon nicht, wie es jetzt gleich gerade klingt. Da waren durchaus auch tolle, also Jim Goldberg, der eine Prostituierte, TJ hieß das Ding, von 77 bis 85 hat er eine Prostituierte fotografiert. Die war toll. Da hat das fand ich ganz großartig. Das war wirklich, genau, ganz ehrlich, das war... Bitte? Ja, jetzt muss ich wirklich unterbrechen. Ja. Das hat mich wirklich berührt. Ja. Das hat mich wirklich berührt. Da fand ich die Geschichte total anrührend. Genau. Da fand ich die Bilder, eben, da waren total, die Bilder waren total stimmig. Ja. Ja. Das hat mich wirklich berührt. Eben, also er hat, wie gesagt, eine Prostituierte jahrelang fotografiert, die halt nachts gearbeitet hat und tagsüber hat er sie im Hotelzimmer fotografiert und sie hat dann, also sie hat rechte Hand bei einem Streit mit einem Prostituierten verloren und schreibt deswegen mit links, also es war Text von ihr unter einem Bild drunter und sie durfte eben auch die Bilder aussuchen, die veröffentlicht wurden. Und das fand ich halt super empowering, um jetzt mal so ein schlimmes Wort zu benutzen, aber das war für mich der Witz oder das ist das, was ich mit Magnum verbinde, dass da eben nicht Leute als billiges Fotoobjekt benutzt werden, sondern sie behalten ihre Würde, sie behalten ihre Individualität, sie werden als Individuum porträtiert und das hat bei der Serie TJ wunderbar funktioniert und bei vielen anderen eben nicht. Ja, also was soll man dazu sagen? Ein Bild wollte ich jetzt noch erwähnen, weil es für mich das ist aus dem zweiten Teil, das hat für mich, also besser kam dann wirklich Kolonialismus und Rassismus eigentlich fast gar nicht, also in einem Bild zusammenfassen, weil ich erst gar nicht wusste, worum sich's dreht. Da steht ein weißer, offensichtlich Offizier von irgendwas, steht vor mehreren Reihen von, das Bild war bis auf die Unterhose, bis auf die Boxer, unbekleideten schwarzen Männern. Und ich dachte erst, es handelt sich um irgendein Gefangenenlager und hier posiert der Aufseher mit seiner Kompanie und dann stellt sich raus, dass es vom Fotografen Abbas der Leiter der Polizeischule für Schwarze in der südafrikanischen Stadt von 1978. Und das war für mich, wie gesagt, in einem Bild, also obwohl diese Leute dann wirklich zu Polizisten, also zu Staatsorganen ausgebildet werden, die Hierarchie, den Rassismus, den Kolonialismus, das in diesem einen Bild. Und ich meine, wie gesagt, der stolze Offizier, der Leiter, der dann noch wirklich stolz in die Kamera schaut drauf, wie das alles ist, das hat, wie gesagt, Südafrika in den 70er Jahren, glaube ich, sehr, sehr gut zusammengefasst. Eben, es waren immer zwischendurch so Einzelmeister, wo man sich denkt, ja, geht doch. Und dann kamen wieder 10 Bilder, wo man denkt, so... Ich fand es auch noch, also zum Schluss der Ausstellung gab es noch so eine Art Film, also es war eine Collage aus vielen Bildern, wo sie noch Zitate von Fotografen und Fotografinnen einfach eingeblendet haben, teilweise auch vertont, selbst eingesprochen. das war genauso beliebig wie der Rest der Ausstellung, aber eigentlich passte das ganz gut, weil sie da eben, die ganzen Zitate haben eben eigentlich ein Bild ergeben. Man kann Magnum nicht wirklich zusammenfassen. Es ist, also ein Zitat habe ich mir gemerkt, Impossible Organization. Und du bringst einfach so viele Menschen und so viele Ansichten unter einen Hut, dass es eben einfach keinen gemeinsamen Nenner gibt. Außer, dass es eben alles Fotografen und Fotografinnen sind, die eben Zeitgeschichte dokumentieren. Wenn das der Punkt der Ausstellung war, dann hat es funktioniert. Aber wie gesagt, ich hätte mir die Hälfte der Ausstellung gewünscht und dafür eben jeweils pro Thema mehr Bilder. Genau, also das Video, das du beschreibst, war als Epilog betitelt und mit dem Titel Magnum ist, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, und das fand ich jetzt so wirklich, ja, wie du sagst, beliebig ist ein gutes Stichwort. Ja. Ich fand es vor allem einfach als Werbefilm, als irgendwie lauer Werbefilm einfach irgendwie. Eben, und du konntest die Fotos natürlich auch nicht mehr wirklich angucken, weil die so durchliefen, durchgeklickt wurden. Und zwar also, ja. Und man wusste dann auch teilweise nicht, sind die jetzt von dem das Zitat da ganz steht oder nicht? Oder, also, ja. Also eins wollte ich noch sagen, was ich gelernt habe, was mich auch also verwundert hat, was ich nicht wusste oder über nachgedacht hat, eben aus auch dieser Zusammenstellung im zweiten Teil, dieser Wand von 30 Bildern, da gibt es ein Bild von Patrick Zachmann, da steht ein älterer Herr mit einer Mütze, schaut relativ, also bewusst und eindringlich in die Kamera und hält zwei Bilder von Gefangenen in Streifenanzügen hoch. Ja. Und der Bildtitel, also du hast es dir irgendwie schon gedacht, aber der Bildtitel dann sagt, es ist ein Holocaust-Überlebender des Konzentrationslagers und das Bild dokumentiert die erste weltweite Zusammenkunft von Holocaust-Überlebenden in Israel und jetzt kommt es im Jahre 1981. Ja, mir war bewusst, dass Deutschland diese schwierige Aufarbeitung hat und dass Deutschland, wie gesagt, bis in die 80er gebraucht hat, bis Richard von Weizsäcker das nur ein bisschen aufbricht und das dann tatsächlich stattfindet, okay, als Täterstaat. Aber dass es tatsächlich bis 1981 dauert, also 35 Jahre nach Kriegsende, bis es zu einer Zusammenkunft, wie gesagt, oder so eine Art, also das ist die Person, ich weiß es, ich will jetzt gar nicht zu viel reinlesen, aber dass das so lange gedauert hat, um wirklich da zusammenzukommen oder dass sie die vielleicht die Kraft auch verwunden haben und dann, die Frage ist, wie lange haben, also diese ganze Zeit waren sie damit alleine, wie sie damit umgehen wollten. Also hat mich nur, also die Jahreszahl und dieser Moment haben mich total geschmissen, weil ich da nie drüber nachgedacht hatte. Mhm. Ich bin immer so damit ausgegangen, so die Welt war ja auf jeden Fall viel weiter als Deutschland. Und dass sowas erst zum ersten Mal 1981 stattfindet, hat mich dann doch irgendwie aufgewühlt. Ja, das wusste ich auch nicht. Was ich noch gelernt habe, war, dass die erste oder die zweite Präsidentin, das habe ich mir blöderweise nicht notiert, wie gesagt, Magnum wurde 47 gegründet und ab 48 war Maria Eisner Präsidentin. Nicht sehr lange, also die Präsidenten wechseln da relativ schnell, ganz am Anfang der Ausstellung ist auch eine Zeitleiste, wo viel drinsteht. Das hat mich dann auch positiv überrascht, dass Fotografinnen gleich von Anfang an mit dabei waren. Das auch, weil ich Magnum habe dann immer so, ja, das sind diese Great Men, die haben Magnum gegründet und das sind die Kerle und die früher Kriegskorrespondenten waren und so weiter. Das hatte ich auch so, dass eben relativ früh schon relativ viele Frauennamen fallen, hat mich also positiv auch überrascht an der Ausstellung. Also das gelernt zu haben, dass klar nicht paritätisch, aber dann doch zumindest auch in tragenden Rollen relativ schnell also involviert waren. Also dass es nicht so, dass diese vorherige Wahrnehmung nicht ganz korrekt ist. Das fand ich auch einen positiven Lerneffekt für mich selber. Ja, also kuratiert wurde die Ausstellung von Clément Cheroux mit Clara Bouvares und ICP Associate Curator, was auch immer das sein mag, Pauline Vermeer. Oder Vermare. Ich weiß es nicht. Ja, also auf jeden Fall ist es eben eine Wanderausstellung. Das 70-Jährige von Magnum war ja bereits eben 2017 und die zieht dann weiter, die Ausstellung. Und das ist durchaus nicht die erste Ausstellung im Kunstfoyer, die eine Wanderausstellung ist. Das machen sie öfters, was natürlich den Production Value der einzelnen Ausstellungen durchaus erhöht und ich finde es eigentlich immer sehr angenehm und sehr cool, dass es eben oft die einzige Station im süddeutschen Raum direkt vor unserer Haustür ist. Ja. Es ist wie immer kostenlos, es ist täglich offen und es ist, da kann man immer mal gerne reingucken und sagen wir mal, trotz der Schwächen, die wir ich fange einfach mal mit meinem Fazit an, trotz der Schwächen, die wir jetzt auch durchaus aufgedeckt haben in der Diskussion, gebe ich einen Daumen rauf, weil eben für mich einzelne Werke doch so prägnant sind oder eben Aspekte der Zeitgeschichte für mich jetzt in dem kurzen Betrachten eröffnet haben, die mir so nicht klar waren. Und das war für mich dann schon so, dass das Positive, diese positiven Momente den Besuch durchaus lohnenswert gemacht haben. Nee. Ich bin dieses Mal bockig. Also ich, wenn es hochkommt, gebe ich einen Querdarm, aber eigentlich würde ich wirklich sagen, geht in die nächste Bibliothek und blättert 10 Maglong-Bände durch. Das halte ich für sinnvoller. Ich fand es nicht gut. Puh. Ja, das finde ich jetzt knallhart. Nee, das finde ich jetzt echt spannend, weil ich hätte jetzt gedacht, jetzt bin ich auch herausgefordert, auch einen Querdarm zu geben. Weil, nee, ernsthaft, ich wollte eigentlich sagen, naja, die Bilder sind ja eigentlich sozusagen... Ja, sind ja Magnum-Bilder, also sind wirklich, aber eigentlich, nee, Anke, du hast recht, ja. Eigentlich Daumen quer, weil, also, es sind wirklich, also gerade aus der Anfangszeit, da sind schon sensationelle Sachen dabei. Ja, ich fand auch den ersten Teil deshalb, von den dreien wirklich am besten, also für den reingehen, aber wie gesagt, ich kam aus der Ausstellung echt so, nee, ach, habe ich jetzt keinen Bock mehr. Ja, also für mich echt, also ich mache jetzt auch einen Querdaumen, weil im Prinzip die Bilder sind in weiten Teilen sensationell, beziehungsweise sind halt Magnum-Bilder, ja, aber, ja. Aber die Zusammenstellung hat mir auch nicht gefallen. Ich habe mich auch geärgert. Ja, genau, eben. Ich habe mich geärgert. Man kommt raus und denkt die ganze Zeit, da hätte so viel draus werden können, verdammt. Und der dritte Teil ist irgendwie schwach. Ja, das ist aber scheiße. Gut, vielleicht waren auch, die Erwartungen waren auch hoch, weil... Das stimmt, ich bin natürlich auch, oh, Magnum, dann stehst du da mit dem, wait, what, das ist alles, ja. What? Ja, genau, also von daher, ja, haben wir auch einen Querdarm. Ja, okay. Aber, ich meine... Da kommt jetzt wieder der Schwabe raus, kostet halt nichts. Das stimmt. Das kostet, außer nur Zeit, ja. Aber gut. Gut. So, da brauchen wir noch ein Fazit für ein Wein. Wein. Yay. Ja. Ich glaube, fast der Zweier war bei allen ganz vorne. Also ich lege jetzt mal einfach mein Ergebnis raus. 2-3-1. Ja, bei mir genauso. 2-3-1. Und 1 relativ weit weg. Relativ leider. Also der 1er fällt total ab. Ja. Der Dreier noch mal kurz, ist genau. Übrigens nicht mehr ganz so erdbeerig. Jetzt kommt viel Kirsche. Mhm. Aber da echt, beim Dreier, da gefällt mir die Nase super gut. Ja. Und irgendwie... Also bleibt immer noch nicht so irre lange, ja. Das hat er mit dem Einser gemeint. Und jetzt die Nase vom Zweier, das war ja das Problem. Ich nehme jetzt nochmal die Eins. Besser, aber immer noch irgendwie schwierig, gell? Eins ist immer noch sprittig. Ja, also... Er ist nicht mehr ganz so süß, der Einsatz. Ja. Aber ich sag mal auch, ich schließe mich der allgemeinen Reihenfolge an, dass es dann doch die dunklere Farbe deutet. Also hat wirklich, in dem Fall ist ein Omen, der hat den meisten Gehalt. Ja. Also auch komplex und bleibt lange und da muss man sagen. Gut, dann, top. Ja. Dann decken wir auf. Sollen wir von hinten anfangen? Oder? Ich glaube, der 1 ist peinlicherweise meiner. Weil das der mit dem Schraubverschluss ist, ist meiner. Ihr könnt eure auch schon aufreißen, dann machen wir nur einmal krass. Ja. Felix hatte den 3er, wenn ich es richtig sehe. Ja. Und meiner war der 2er. Also ich muss aber zu meiner Ehrenrettung gestehen. Wenn ihr mit dem Aufreißen fertig seid. Hau rein. Ich hatte natürlich netterweise beim schönen Winzerwein bestellt und das Paket befindet sich jetzt gerade irgendwo im Limbo zwischen DHL und Weingut. Keiner weiß, wo die Kiste mit meinem Wein ist. Deswegen war ich heute bei Rindchens Weinkontor, die auf der Webseite mehrere Lembergers hatten. Am Nymphenburger Schloss hatten sie nur noch diesen einen. Deswegen hatte ich keine große Auswahl. Das ist ein Eberbach Schäfer. 2016 Triathlon, Lemberger angeblich trocken, was ich jetzt mal kurz anzweifeln würde. Der hat 9 € gekostet und ich finde ihn echt nicht so super. Ich bin jetzt ein bisschen kritisch. Der zweitplatzierte Wein, ich habe nach dem Label gekauft, der ist vom Weingut Wachtstätte, Lage Pfaffenhofen. Es ist der 2016er Felix. Ja. Lemberger Trocken. Sehr gut. Habe ich bei wirwinzer.de bestellt. Also das ist ja nicht direkt vom Winzer. Und der hat 10,30 Euro gekostet. Jetzt bin ich gespannt. Genau, also meiner ist aus der Felsengartenkellerei Besigheim. Nennt sich Faszination mit dem zweiten S in Klammern. Also Fast. Oh, mein Gott. Ja gut, das muss man dem Wein nachsehen. Faszination, allein deswegen die Faszination Lemberger. Oh, bitte. So, zum Fast. Schluss nochmal so Schlag in die Magengrube. Genau. Ja, sorry. Wir sind auf Twitter. Was erwartest du von mir? Ja? Hat 14%. Achso, stimmt. Was hat genau, was 13, hat deiner? 13,5. 13. Okay, kriegen wir eigentlich noch, geht es noch im Blog, welcher deiner geworden wäre eigentlich? Oder, kann ich noch, wenn der jemals ankommt, es wird mich hinten. Es wird mich interessieren, was es denn hätte sein können. Ja. Also genau, Felsengartenkellerei aus meiner Heimat im Grunde, 16 Euro kann man machen. Der ist toll. Der ist direkt beim toll. Winzer dann? Oder? Ich muss gestehen, ich habe ein Geschenk bekommen. aber ja, also nee, ich hätte auch noch einen Backup-Wein gehabt irgendwie. dann können wir vielleicht jetzt noch aufreißen. Ja. Ich trinke jetzt die zwei alle. Genau, also dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Schaut euch die Ausstellung an oder halt auch nicht. und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.